Spiegel Online, Tagesschau.de, Bild.de. In Deutschland gehört zu einer Nachrichtenseite im Netz ein gedrucktes oder gesendetes Pendant. In den USA funktioniert die Huffington Post mit einem anderen Konzept. Sie ist eine Mischung aus Blog, Nachrichtenplattform, Online-Zeitung, aber jedenfalls ohne analoges Gegenstück. Erfunden hat dieses Konzept die Journalistin Arianna Huffington. Und seit die sogenannte HuffPo vor 2 Jahren für 315 Millionen Dollar an AOL verkauft worden ist, da wird auf Expansion gesetzt. Ableger in diversen europäischen Ländern sind geplant, jetzt auch in Deutschland. Und das, nachdem die Huffington Post eigentlich einige Jahre vergeblich versucht hatte, einen deutschen Partner aus der Verlagsbranche zu gewinnen. Martina Schulte aus dem Webschau-Team, wer ist denn jetzt der Partner, den die Huffington Post gefunden hat? Ja, man hat ja alle gefragt. Springer, Holzbring, Spiegel und die glückliche Braut twitterte gestern, wir freuen uns sehr, euch mitteilen zu können, dass wir die deutsche Edition der Huffington Post launchen werden. Und dieser Tweet stammt vom Account der Tomorrow Focus AG. Das ist der Verlag, der den Focus und den deutschen Playboy rausbringt und der im Internet aber auch verschiedene Portale hat, zum Beispiel das Hotelbewertungsportal Holiday Check oder auch die Partnerbörse Elite. Der Plan, der sieht jetzt folgendermaßen aus. Die Huffington Post aus Amerika, die kümmert sich um die Technologie und das redaktionelle Konzept und die deutschen Tomorrow Focus übernimmt die Vermarktung und bringt dann auch noch den Internetauftritt von Focus mit in die Ehe. Focus.de soll dem Launch also so die Rückendeckung geben und dem gemeinsamen Kind dann auch so ein bisschen in den Markt helfen. Die Ziele, die die beiden Partner dabei gesteckt haben, sind sehr, sehr ehrgeizig. In 2 Jahren will die Huffington Post Deutschland Gewinn machen. In 5 Jahren soll sie zu den größten Nachrichtenseiten des Landes gehören und über 10 Millionen Besucher pro Monat erreichen. Das ist ein Wert, den bei uns im Moment nur die großen Nachrichtenseiten vorweisen können, wie zum Beispiel Bild.de oder Spiegel Online. Und wann legt die Huffington Post in Deutschland dann konkret los? Also es soll spätestens zur Bundestagswahl losgehen. Im Jobportal der Tomorrow Focus AG sind gestern schon die ersten Stellenausschreibungen online gegangen. 12 bis 15 Redakteure werden erst einmal gesucht und die sollen dann eine möglichst große Zahl von kostenlos schreibenden Bloggern, Promis und Experten rekrutieren. Die Mitarbeitersuche der deutschen Huffington Post wird dann vom Online-Mediendienst Turi2 lapidar so zusammengefasst. Mitarbeiter gesucht, Bezahlung nicht vorgesehen. Denn zum Konzept der Huffington Post gehört, dass sie im Wesentlichen von nicht bezahlten Mitarbeitern lebt oder wie wir es im Internet so schön sagen, kostenneutrale Content-Produzenten. Das hört sich nach einem schönen Ausdruck an, von dem ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen kann, dass er in der Praxis funktioniert. Also hier. Also in den USA funktioniert er auf jeden Fall super. Die Huffington Post hat ja nach eigenen Angaben über 70 Millionen Unique Visitors im Monat. 40.000 kostenlose Blogger und Autoren schreiben für die 1.500 Geschichten am Tag. Und zum Vergleich mal eine Zahl hier aus Deutschland, also ein Medium wie Spiegel Online bringt es auf circa 100 Geschichten am Tag. Okay, das ist dann ja im Vergleich nicht so richtig viel. Jetzt sag, wie bewertet das Netz als Person quasi? Das Netz als Person? Das Netz. Also wie du dir vorstellen kannst, diese ganze Geschichte. Sehr kritisch, weil ich meine, wer hat jetzt Lust, umsonst für irgendjemanden zu arbeiten? Also deswegen sind die meisten Stimmen, die ich hier gefunden habe, wirklich sehr, sehr kritisch. Vielleicht erstmal eine Stimme aus dem Medienbereich. Im Zweifel auf Masse statt Klasse, Boulevard- und Suchmaschinenoptimierung würde das neue Portal setzen, schreibt der Branchendienst Turi2. Und der kritische Blogger Stefan Niggemeier, der wirft der Gründerin Arianna Huffington und ihrem Redaktionsteam vor, mit ihrem Aggregationsjournalismus einen Schritt zu weit zu gehen. Er schreibt in seinem Blog, die Huffington Post überrollt andere Medien nicht, sie beutet sie systematisch aus. Den Großteil ihrer Nachrichten klaubt die Crew von Arianna Huffington einfach aus anderen Medien zusammen. Und davon betroffen sind natürlich auch die Online-Ausgaben traditioneller Tageszeitungen. Und René, der spottet in seinem Blog Nerdcore auch über das Erfolgsmodell der Huffington Post. Er meint, die Huffington Post bediene sich für ihre Klickzahlen eines sehr simplen Tricks. In der Headline wird nicht verraten, worum es im Posting wirklich geht. Und man muss immer klicken, um zu wissen, ob einen das Geschreibsel wirklich interessiert. Im Zweifelsfall stecke hinter den vielen Schlagzeilen oft ein Film, den völlig zu Recht keinen interessiert, oder ein Star, den keine Sau kenne. Aber dieses Geschäft betreibe die Huffington Post ziemlich perfekt. Und andere deutsche Blogger, gibt es denn auch andere Stimmen, die das alles vielleicht auch ein bisschen weniger kritisch sehen? Habe ich jetzt nicht gefunden. Unkritische Stimmung. Ich habe nur noch eine weitere kritische Stimme gefunden. Zum Beispiel Wolfgang Michael, der hat bei Carter seine Zweifel, ob diese ganze Nummer in Deutschland klappt. Er schreibt, wo will die Redaktion 1000 Blogger hernehmen, die für Lau und gleichzeitig für den Milliardär Burda arbeiten wollen? Auch ist seiner Ansicht nach keineswegs sicher, dass der Klatsch aus Babelsberg die News aus Hollywood ersetzen kann. Und die wenigsten werden ernsthaft glauben, dass die deutsche Hauptstadt mehr Kiroyal-Geschichten ausspuckt, als in eine schmale Zeitungsspalte passen. Und dann gibt es ja auch noch eine Kleinigkeit, die wir bedenken müssen. Wir haben ja bald dieses lustige, niedliche, kleine Gesetz, dieses Leistungsschutzrecht, über das wir ja auch hier in der Webschau schon öfter gesprochen haben. Und das könnte auch ein Problem werden. Inwieweit könnte das denn problematisch werden für die Huffington Post? Also Zeit Online schreibt, die Huffington Post könnte davon ganz klar betroffen sein. Linkhinweise sind nämlich ein wichtiger Teil des Portals. Wenn die erzeugt werden, dann müsste die Seite dafür Lizenzgebühr zahlen, da sie dann eben unter das Leistungsschutzrecht fallen. Das ist ja eben der Inhalt und Kerngedanke dieses Gesetzes. Das ist aber nur einer der vielen Gründe, warum viele deutsche Verlage auch eher abgewunken haben. Ich habe es ja vorhin erzählt, Springer, Spiegel, Burda, keiner wollte eigentlich die Huffington Post haben. Und das ist übrigens auch ganz interessant. Burda zum Beispiel hat die Zusammenarbeit nach einer Wirtschaftlichkeitsprüfung abgelehnt. Und wenn man jetzt bedenkt, dass Burda zu 60% an der Tomorrow Focus AG beteiligt ist, ist das auch eine etwas seltsame Entscheidung, dass man das selber jetzt nicht macht, die Tochterfirma aber jetzt dann doch mit denen zusammengeht. Bei Carter schreibt dazu Wolfgang Michael, offenbar haben die Amerikaner nach dem letzten Strohhalm gegriffen, der übrig war. Er meint auch, dass die hiesigen Verlagshäuser eher darüber nachdenken, wie sie den Huffington Post Ableger am geschicktesten torpedieren können und vor allen Dingen natürlich auch deswegen, weil er ja all die schönen Paywall-Pläne über den Haufen wirft. Ein anderes Thema, über das wir auch viel gesprochen haben in der Webschau. Viele deutsche Nachrichtenseiten wollen ja ihre Inhalte in Zukunft eher gegen Bezahlung anbieten. Ne? Welt.de hat schon so einen Bezahlmodus eingeführt. Bei Bild.de soll eine Bezahlschranke kommen. Auch der Spiegel hat darüber nachgedacht. Und wie das jetzt angesichts der neuen Konkurrenz aus Amerika ja sein soll mit der Paywall, das ist halt wirklich eine ganz interessante Frage, weil besonders realistisch ist das, glaube ich, nicht mehr. Wenn die Huffington Post ihre Inhalte kostenlos ins Netz stellt und dann soll genau. Spiegel Online kostenpflichtig sein. Interessante Entwicklung da am Horizont. Die Huffington Post soll im Herbst spätestens zur Bundestagswahl auch auf Deutsch erscheinen. Partner ist die Tomorrow Focus AG. Und Martina Schulte hat die geplante Kooperation analysiert. Alle Links gibt's auf deradiowissen.de.